Ja, ich weiß genau, dass du dann wieder die was denkst. Und dann bist du wieder dieser Typ, der dann in der Straße hängt. Und wenn du ja wieder mal was weißt über sein Leben dreist, wenn du das Bewegnis, was bewege, dann kommst du lieber zu irgendwann dahinter, wo du meinst, dass du das wärst. Und du bist immer nur noch blind, dein Leben wird dann einfach wieder untergehen. Denn das Leben wird nicht immer so wie jede Zeile. Nicht dagegen, die kannst du immer schön schreiben, du kannst es selber übertreiben. Doch die Situation ist halt anders gegeben. Das wird nicht sein, wie du das gerne hättest. Das wird immer so wie diese Darmstabletten, die du irgendwann erfressen darfst und nicht belebst. Und dann immer wieder sich im Leben wieder dreht. Nichts wird in deinem Leben irgendwann dann weitergehen, wie in diesen ganzen Geschichten, wo dann immer wieder den Müttern die Tränen kommen, weil sie will nie benommen. Dann nimm dir mal sehen, du hast nichts im Leben.